find ich dich? Ach, wo bist du verborgen? Oh, zeige dich mir bald. Ich sehne mich, brich an, erwünschter Morgen.